Grüßt euch Freunde, bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, möchte ich noch eine Sache bezüglich des KKKK-Formats loswerden. Ich habe jetzt besonders nach der letzten Folge öfter gelesen, dass ich jemanden gut fertig gemacht hätte. Das ist allerdings überhaupt nicht mein Ziel. Ein offener Umgang mit Fehlern ist eine wichtige Grundlage für Verbesserungen. Also würde ich mich teilweise über etwas mehr Gelassenheit und etwas weniger Gehässigkeit freuen. Das war das Vorwort, jetzt geht's los. Seid mal jetzt alle ruhig, denn es ist Zeit für Kameramannskantige Kollegenkritik. Ich habe es lange angekündigt und einige haben den Wunsch geäußert, dass dieser umstrittene YouTuber eine Kollegenkritik bekommt. Viele mögen ihn, viele mögen ihn nicht und er ist eine sehr kontroverse Figur im gesellschaftlichen und politischen Bereich von YouTube. Die Rede ist natürlich von Fraser. Erlaubt mir den kleinen Scherz zum Reinkommen. Auch wenn das für zukünftige Videos natürlich nicht ausgeschlossen ist, geht es jetzt erstmal selbstverständlich nicht um Fraser, sondern um die vulgäre Analyse bzw. Schlomo. Ich kenne niemanden namens Schlomo. So werden vermutlich die wenigsten von euch reagiert haben, denn ein relativ großer Teil unserer Zuschauer gehört auch zu Schlomos Publikum. Das könnte unter anderem daran liegen, dass der Gute uns mal geshoutoutet hat. Zum Schluss würde ich gerne auch noch einen Shoutout an meine guten Kumpels Bleilo und Kameramann raushauen. Link zu beiden Kanälen oben in der Beschreibung. Ihr Content ist der Shit. Abonnieren oder ich hasse euch. DVA macht wöchentlich in der Regel 2 Videos, in denen er häufig wichtige Themen wie Islamkritik behandelt oder ein paar SJWs aufs Korn nimmt. Dabei bedient er sich relativ oft einer provokanten Rhetorik. Generell mag ich Schlomo schon recht gern und er ist nach Bleilo und Sally bereits der dritte Kollege, den ich kritisiere, von dem ich ein Autogramm für mein Dr. Ranch Shirt ergattern konnte. Gut, nach den neuesten Ereignissen hätte Schlomo das Shirt wohl lieber verbrannt, als es zu unterschreiben. Das Drama wurde erst öffentlich, als ich das Skript zu diesem Video fast fertig hatte. Ich gehe darauf später noch sehr ausführlich ein. Aber weil ich der Meinung bin, dass etwas Entspanntheit allen Beteiligten ganz gut tun würde, lasse ich mich davon erstmal nicht aus dem Konzept bringen. Deshalb verfahren wir hier zunächst nach dem gewohnten Vorgehen. Für einen lässigen Einstieg beschäftigen wir uns zunächst locker mit ein paar von Schlomos Eigenheiten, bevor wir im zweiten Teil des Videos kritischere Töne anschlagen. Apropos Töne anschlagen. Schlomo besitzt ausgeprägtes musikalisches Talent. Seine Gesangsstimme kann sich zum Beispiel durchaus hören lassen. Salzmann, lieber Salzmann, es ist noch nicht so weit. Salzmann, lieber Salzmann, Salzmann, lieber Salzmann, Salzmann, lieber Salzmann, Salzmann, lieber Salzmann. Du wirkst etwas salzig und ich glaub nicht, dass ich da falsch liege. Wegen Leuten wie dir gleich einen Kommentar spalten einer Salzmine. Und das ist Standardprogramm, doch was ist ein Salzmann gegen einen Kameramann? Oh, da bin ich etwas abgedriftet, aber ich habe mich eben von Schlomos Gesang zu einer kleinen Einlage inspirieren lassen. Apropos inspirieren lassen, das macht Schlomo hin und wieder auch ganz gern, vor allem vom englischsprachigen YouTuber Atheism is Unstoppable. Schlussendlich wäre es vermutlich angebracht, auch noch zu erwähnen, dass dieses Video in Teilen stark beeinflusst war von Werken der YouTuber Atheism is Unstoppable und Sagen of a Card. Da gibt der gute Schlomo die Quelle seiner Inspiration selbst preis, aber dass sich die Gemeinsamkeiten nicht nur auf ein Video beschränken, fällt mir als aufmerksamen Zuschauer der beiden natürlich schnell auf. A lot of the most hateful bigots tend to be mixed race. Oh, no, don't get me wrong, there's some lovely mixed race people out there. But those who speak on race and who are of mixed descent tend to have a little issue about it. Warum sind es eigentlich immer die Mischlinge, die sich auf den schwarzen Teil ihrer Abstammung stürzen, als wäre irgendwie die letzte Rettungsboje der fucking Titanic oder so? Ich meine, guckt euch das an, wie erbärmlich das ist. With a fuck whites, white people are racist. Scheiß auf weiße Leute sind rassistische Unterdrücker. Yes, let's all have a quick reading of the Quran. Read 2 pages of that shit. And you will know instantly what the problem is. Du wirst keine 3 Seiten des Koranes lesen können, ohne auf Massenmord an Unschuldigen, Vergewaltigungen und ähnliche Abscheulichkeiten zu stoßen. As if it's not a little bit suspicious that black people kill cops 41% of the time. 40% der 2006 bis 2015 umgebrachten Polizisten wurden von Schwarzen umgebracht. Wir lassen uns natürlich alle irgendwie beeinflussen und besonders, wenn man ähnliche Themen und ähnliche Ansichten bespricht, wirken bestimmte Aussagen teilweise austauschbar. Theoretisch könnten die Gemeinsamkeiten auch zufällig entstanden sein und das spielt für mich bei der Bewertung der Punkte auch kaum eine Rolle. Was ich hingegen etwas kritischer sehe, ist eine weitere Gemeinsamkeit zwischen DVA und ARU und zwar die Angabe des Like-Dislike-Verhältnisses neben einem verlinkten Video, für das man ein Kritikvideo gemacht hat. Es ist an sich keine große Sache und man könnte schnell sagen, da soll man sich nicht so anstellen, aber ich sehe darin keinen positiven Einfluss. Wenn die Zuschauer von sich aus das kritisierte Video negativ bewerten, ist das in meinen Augen natürlich völlig okay. Aber ihnen dafür einen Anreiz zu geben und die eigene Reichweite auszunutzen, um Kontrahenten negativ zu beeinflussen, steht einem aufrichtigen und offenen Diskurs schon eher im Weg. Und Shlomo ist sich bewusst darüber, dass er Leute mobilisieren kann. Unter meiner ersten Kollegenkritik schreibt er deshalb scherzhaft: Sehr gutes Video, eine Silbe in meine Richtung und ihr könnt euren Scheißkanal dicht machen. Um das nochmal zu unterstreichen, ich verstehe, dass die Aussage ein Witz gewesen ist. Aber der Witz funktioniert eben vor dem Hintergrund, dass er weiß, dass er eine große Zahl von Followern hat, die er mobilisieren kann. Und damit sage ich nicht, dass Shlomo seine Reichweite konstant hemmungslos missbrauchen würde. Ich finde aber eben schon Kleinigkeiten, die darauf hindeuten, wie die Angabe des Like-Dislike-Verhältnisses überflüssig und sehe keinen guten Grund dafür. Ein wenig ironisch ist es übrigens, dass er in seinem Kommentar von Kanaldichtmachen spricht. Denn bedauerlicherweise wurde Shlomos Hauptkanal vor kurzem dicht gemacht bzw. gelöscht. Shlomo hat tatsächlich öfter mit Löschungen zu kämpfen. Lilo hat das teilweise mal in seinem Funkvideo thematisiert und ich finde in der Regel auch nicht gut, wie mit Shlomos Inhalten verfahren wird. Bei der aktuellen Löschung seines Hauptkanals spekuliert er in meinen Augen aber etwas zu sehr über die Hintergründe. Er vermutet einen Zusammenhang mit dem NetzDG und einem Belltower News Artikel, in welchem er stark kritisiert wird. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass der Artikel zum Zeitpunkt der Löschung eine Woche alt gewesen ist und er für die Löschung eine tragende Rolle gespielt haben soll. Bei dieser Überlegung wird zu sehr ausgeblendet, dass Shlomo unmittelbar vor der Löschung sein Comeback-Video hochgeladen hat. Dieses enthält Ausschnitte von IS-Propaganda-Videos und verstößt damit unabhängig vom NetzDG oder Belltower-Artikeln gegen die YouTube-Richtlinien. Und YouTube hat aus kommerziellen Interessen nicht erst seit dem NetzDG oder Belltower News etwas dagegen, dass unkommentiert Teile von IS-Hinrichtungen gezeigt werden, selbst wenn diese nicht vollendet dargestellt werden. In diesem Zusammenhang von Zensur zu reden, ist für mein Empfinden etwas zu weit gegriffen. Und damit heiße ich nicht die Löschung gut oder bin für Zensur. Ich will nur nicht, dass der Begriff, ähnlich wie die SJW-Definition von Vergewaltigung, durch einen inflationären Gebrauch seine eigentliche Bedeutung verliert und er quasi als Alltagszensur verstanden wird. Du hast mich gerade alltagsvergewaltigt, was? Ja, du hast mich gerade dumm angeguckt, ich habe nicht mein Einverständnis gegeben, das war eine Alltagsvergewaltigung. I get raped every day, several times, by thoughts, by words, by looks. Warum die GoFundMe-Seite gelöscht wurde, ist schwierig nachzuvollziehen. Aber ich finde, allgemein sollte man begründete Vorwürfe, wie beispielsweise damals gegen die ARD, nicht mit solchen Spekulationen vermengen. An dieser Stelle hätte ich jetzt eigentlich anhand einiger Beispiele gezeigt, dass Shlomo hin und wieder nicht ganz sauber argumentiert und hier und da ein paar Schnitzer in seinen Videos sind. Weil mit dem Video gegen den Dr. Rand allerdings ein neuer Elefant im Raum steht, widme ich mich diesem stattdessen. Vorweg ein paar Infos, aus welcher Perspektive ich den Konflikt betrachte. Mein persönliches Verhältnis zu Shlomo ist etwa auf dem gleichen Level wie mein persönliches Verhältnis zu Doc. Ich habe beide privat getroffen, beide haben mich und meinen Bruder bisher bei unserem Schaffen unterstützt und ich habe keinen Vorteil davon, mich auf irgendeine Seite zu schlagen. Also versuchen wir mal die Sache unparteiisch und nüchtern zu analysieren. Heute ist es allerhöchste Zeit, dass ich mich von jemandem distanziere, für den ich mittlerweile nichts weiter als Verachtung mehr übrig habe. Das hat Full Disclosure auch und vor allem den Grund, dass er privat ein eingebildetes und auf jeder Ebene verkommenes Dreckschwein ist. Aber Detaillierteres hat in der öffentlichen Domäne nichts verloren. Genau genommen hat schon das nichts in der öffentlichen Domäne verloren. Als Kati dich und Doc als Privatperson auf Twitter gegenübergestellt hat, hast du dich darüber beschwert. Und das in meinen Augen zu Recht. Nach deinem Einwand hat Kati sich entschuldigt und den Tweet gelöscht. Du hast geschrieben: Ich wäre dankbar, wenn in Zukunft Inhalte privater Gespräche unter uns privat bleiben könnten. Insbesondere, wenn deine Interpretation dieser mich in ein schlechtes Licht rücken und ich keinen Weg habe, es zu entkräften. Du gibst zwar keinen privat geäußerten Standpunkt von Doc wieder und schilderst keine detaillierten Informationen, aber veröffentlichst doch deine Interpretation und deinen Eindruck aus dem privaten Kontakt mit Doc, womit du Doc in ein schlechtes Licht rückst und er die Vorwürfe nicht entkräften kann, ohne selbst private Informationen preiszugeben. Dennoch halte ich es im Sinne der Transparenz für richtig und wichtig, zu Anfang herauszustellen, dass das Ganze eben diese private Dimension hat. Hättest du gesagt, dass deine Betrachtung des Sachverhaltes eventuell durch deine persönliche Beziehung zu Doc verzerrt ist, wäre das im Sinne der Transparenz gewesen. Allerdings hat dein vorangegangenes Urteil von Doc als Privatperson weniger mit Transparenz zu tun. Der Hinweis auf die private Ebene verleiht hier vor allem deinem Vorwurf mehr Gewicht, er sei privat ein eingebildetes und auf jeder Ebene verkommenes Drecksschwein. Und obwohl du dir über die persönliche Komponente in deinem Video bewusst bist, retweetest du folgenden Tweet von Insanity. Warum? Warum kann man einen Teilzeit, eine Grime oder einen Testfu öffentlich kritisieren, aber beim Doc soll man es plötzlich privat machen? Hat Shlomo mit Teilzeit, Grime oder Testfu einen privaten Konflikt? Nein! Hat Shlomo mit Doc einen privaten Konflikt, der offenkundig in die Kritik einfließt? Ja! Natürlich kann man Doc öffentlich kritisieren. Auch wenn man ihn privat kennt, ist man nicht dazu verpflichtet, Dinge immer unter vier Augen zu regeln. Aber im betroffenen Video spielt die private und persönliche Ebene eine große Rolle. Und diese Ebene sollte man auch privat und persönlich regeln und sie nicht zum Teil einer öffentlichen Kritik machen oder eine öffentliche Kritik als Vorwand dafür nehmen, private Streitigkeiten weiterzuführen. Shlomo schrieb vor etwa einem Monat noch selbst, er wolle unabhängig von speziellen Äußerungen private und öffentliche Kommunikation per se trennen. Außerdem schreibt er in einem weiteren Tweet, er wolle Privates nicht öffentlich aufwärmen, weil er nicht an einer Schlammschlacht interessiert sei. Nö. Was? Also das finde ich jetzt gar nicht gut. Aber ich merke schon, du bist... Den eigenen Grundsatz der Trennung von privat und öffentlich verletzt Shlomo in den ersten 30 Sekunden des Videos schon etwas in meinen Augen. Und das ist unsauber. Das bringt mich auch schon zu dem Anlass dieses Videos. Des Teufels Advokat advokiert, und ja, mir ist klar, dass das kein Verb ist, nämlich neuerdings auf Twitter, ich wäre rechtsradikal. Weil ich Shlomos Video nicht zu sehr zagen möchte, gebe ich mal kurz selbst wieder, wie er zu der Ansicht kommt, Doc hätte ihn als rechtsradikal dargestellt. Auf Twitter hatte Shlomo eine Diskussion über die differenzierte Bewertung von Muslimen, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, dass die Forderung nach expliziter Differenzierung teilweise übertrieben ist, hat er folgenden sarkastischen Tweet formuliert. Ich meine, will er uns jetzt erzählen, dass Nazis, die einfach nur das Überleben der weißen Rasse sichern wollen, ohne irgendeinen Hass auf irgendwelche anderen Gruppen zu haben, in einen Topf mit genozidalen Antisemiten geworfen werden sollten? Hashtag undifferenziert. Dieser Tweet wurde von jemandem, der Shlomo als Borderline-Nazi bezeichnet, retweetet. Auf diesen Retweet reagiert Doc mit folgendem Beitrag. Nur das Überleben der weißen Rasse sichern wollen? Was bin ich lesend? Und 4 Minuten später ergänzt Doc den Beitrag, indem er Shlomo markiert und fragt, ob das sein fucking Ernst ist. Ich kann selbst nicht wirklich nachvollziehen, wie man Shlomos Tweet so deuten kann, als wäre es sein Ernst gewesen. Dass Shlomo bei einer solchen Interpretation böse Absichten vermutet, wäre für mich generell schon nachvollziehbar. Aber Doc hat seine eigene Interpretation ja selbst in Frage gestellt und daraus keine voreilige Schlussfolgerung gezogen. Shlomo war bis dahin kein Teilnehmer des Tweets und Doc hat ihn kurz nach seinem ersten Beitrag eingebunden. Er hat ihn somit auf das mögliche Missverständnis aufmerksam gemacht, Kontakt zu ihm gesucht und sichergestellt, dass die Sache nicht hinter Shlomos Rücken stattfindet. Shlomo, selbst wenn man zu Docs Ungunsten davon ausgeht, er habe sich hier bewusst dumm gestellt, um deinen Tweet nicht zu verstehen, halte ich es doch für etwas übertrieben zu behaupten, er habe dich damit absichtlich heimtückisch als rechtsradikal hingestellt. Du bezeichnest Leute, die auf Twitter spitzfindig nach Beiträgen suchen, welche sie den Verfassern unter die Nase reiben können, gern als Twitter-Gotcha-Detektive. Warst du hier nicht vielleicht selbst etwas im Gotcha-Modus unterwegs und wolltest etwas finden, das du gegen Doc verwenden kannst? Ihr beiden hattet schließlich schon angespanntere Diskussionen auf Twitter miteinander. Und die sind nicht so eskaliert. Als Beispiel dafür möchte ich mal die Auseinandersetzung um deine Neujahrstweets nennen. Das schrieb Shlomo anlässlich der Vorfälle an Silvester. Wenn wir was von dem Abschaum zu fassen kriegen, sollten wir dafür sorgen, dass er sich zu Hause von seinesgleichen abknallen lassen kann, wie es sich fucking gehört. Daraufhin gab es eine relativ lange Diskussion, bei der unter anderem auch der Dr. Rand angemerkt hat, dass der Beitrag ziemlich dem Tweet von André Teilzeit bzw. Elliot Tender ähnelt, indem er Gewalt gegen AfD-Mitglieder gutheißt. Nach dieser Diskussion hat Shlomo die Gemeinsamkeiten zu Andres Tweet erkannt, eingesehen, dass der Tweet nicht in Ordnung war und ihn gelöscht. Die Auseinandersetzung auf Twitter hat in dem Fall also Früchte getragen und wurde vernünftig geführt. Ich sehe nicht, warum die aktuellen Tweets von Doc jetzt mehr Gewicht haben sollten und Shlomo zu so einem salzigen Video provozieren. Du verkörperst wortwörtlich alles, was diese Skeptiker-Szene zu einem armseligen Witz macht. Wieso redest du hier ernsthaft von einer Skeptiker-Szene? Und das in Bezug auf Dr. Rand. Deine Videoantwort auf den Bell Tower News-Artikel ist noch nicht so lange her. Und darin sagst du Folgendes. In einem Livestream-Video mit anderen YouTubern, die sich als Skeptiker bezeichnen, falsch, weder Doc noch Sally noch Otaku bezeichnen sich als Skeptiker. Moment. Diese Skeptiker-Szene, Skeptiker bezeichnen falsch, Skeptiker, Skeptiker, Skeptiker, Skeptiker, Skeptiker, Skeptiker, Skeptiker, Skeptiker, Skeptiker. Dass du Doc im Kontext deiner Kritik jetzt als Teil einer Skeptiker-Szene darstellst, wirkt auf mich so, als wolltest du Stimmung gegen ihn befeuern und bei bestimmten Teilen deines Publikums Sympathien einstreichen. In deinem Video Reik mag seine Rassisten schwarz zeigst du einen Ausschnitt aus einem Gespräch, in dem thematisiert wird, wie die Alt-Right gestärkt wird. All of these people are behaving exactly as we would wish, in ways that will just drive people into our arms. Und auch in einem weiteren Video hast du thematisiert, dass politische Gegner etwas befeuern, das sie eigentlich bekämpfen wollen. Aber findest du nicht selbst, dass du durch deine kompromisslosen und zum Teil unbedachten Aussagen teilweise eventuell Positionen stärkst, die du eigentlich bekämpfen willst? SJWs sehen in dir unter anderem dank deines provokanten Auftretens ein ideales Feindbild, auf das sie zeigen können und gegen das sie sich gemeinsam stark machen können. Auf der anderen Seite versammeln sich hinter dir viele Leute, die deine eigenen Vorstellungen von individualistischer Freiheit zum Beispiel nicht unbedingt teilen. Ich weiß natürlich nicht genau, wo du hin willst, aber eventuell solltest du dich fragen, ob der Weg, den du aktuell einschlägst, wirklich zielführend ist. Laut einer Umfrage, die auf Shlomos Discord durchgeführt wurde, sind viele von Shlomos Zuschauern relativ jung und sympathisieren mit der AfD. Dieses Publikum reagiert naturgemäß relativ empfindlich, wenn jemand vorschnell als rechtsradikal oder Nazi dargestellt wird. Statt seiner impulsiven Empörung nachzugehen, sollte man aber auch bei persönlicher Betroffenheit immer kritisch bleiben und Dinge hinterfragen. Mit Shlomos Schlusswort stimme ich daher vollkommen überein. Popularität in diesen Sphären ist auf gar keinen Fall in erster Linie von Substanz abhängig, sondern von Charisma. Und hier schließe ich mich ausdrücklich mit ein. Hinterfragt die Scheiße, die ihr seht, verfickt nochmal. Denkt für euch selber. Ich habe versucht, die Sache so objektiv wie möglich zu betrachten und ich hoffe dabei, keine Fehler gemacht zu haben. Sollte ich mich doch irgendwo vertan haben, bin ich für Kritik dankbar und bitte darum, mir keine böse Absicht zu unterstellen. Shlomo. Ich hoffe, dass sich trotz der Kritik keine Fronten zwischen uns bilden. Auf eine Antwort in Videoform freue ich mich. Ansonsten bin ich auch im Discord verfügbar und bin für einen Livestream ebenfalls bereit. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Zugucken. Bleibt im Bild.